Bildung und Herkunft, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Der starke Widerstand gegen leistungsbezogene Gruppenbildungen ist durchaus verständlich, da jedem staatlichen Bildungssystem egalitäre Bestrebungen zu eigen sind. Werden solche Bestrebungen aber übertrieben, fördert das die Abwanderungstendenz aus dem staatlichen System, weil bildungsnahe Schichten für ihre Kinder die Ausbildung wählen, die sie für die beste halten. Der Erfolg im Bildungssystem entscheidet letztlich über die Zuteilung von Lebenschancen und auch über die Aussichten, in einflussreiche Stellungen zu gelangen, Wohlstand zu erwerben oder sogar Reichtum zu erlangen. Dass es bei dieser Verteilung gerecht zugehen soll, ist ein legitimes Grundanliegen jeder Demokratie. Im Wettbewerb um die besten Ausgangspositionen hat ein Kind mit bildungsnaher Herkunft unter drei Aspekten Vorteile. Erstens, bildungsnahe Herkunft geht in der Regel mit besserer Erziehung einher. Bessere Erziehung bewirkt zumeist auch schon bei Kindern und Jugendlichen angenehmere Umgangsformen, mehr Sensibilität für Menschen und Situationen, mehr Selbstbewusstsein, aber auch mehr Akzeptanz für Autoritäten. Das führt zu mehr positiven Rückmeldungen bei den Lehrern und darüber hinaus zu besseren Leistungen der Kinder. Außerdem veranlasst Sympathie für den Schüler die Lehrkraft meist auch zu besseren Noten. Zweitens, bildungsnahe Eltern unterstützen die Schullaufbahn ihrer Kinder mehr. Sie ermahnen und motivieren, überprüfen den Leistungsstand, kontrollieren Hausaufgaben, üben ergänzend, wenn es notwendig scheint, oder veranlassen Nachhilfestunden. Außerdem verstehen sie es besser, ihrem Kind in der Schule ausreichende Beachtung zu verschaffen. Drittens, ein bildungsnahes Elternhaus verhilft einem Kind zu einem Vorsprung an Wissen und Fertigkeiten, der vor allem in Lesefähigkeit und Textverständnis, aber auch im gesamten innerweltlichen Orientierungswissen sehr ausgeprägt sein kann. Diese Vorteile wiegen schwer und sind prinzipiell unaufhebbar. Sie können am besten kompensiert werden durch eine frühkindliche Erziehung für alle, die insbesondere auf Sozialisation und Sprachkompetenz Wert legt. Ferner durch Ganztagsschulen mit anregender, die Entwicklung fördernder Freizeitgestaltung. Wozu auch sportliche Betätigung gehört und nicht zuletzt durch Hausaufgabenbetreuung und ausreichende übende Vertiefung des Unterrichtsstoffes unter Aufsicht. Die Ungleichheit der Ausgangschancen kann so verringert werden. Die Herstellung von Chancengleichheit muss jedoch dort Grenzen finden, wo sie in eine Benachteiligung der Kinder mit bildungsnaher Herkunft umschlagen würde, etwa indem Anforderungen abgesenkt werden, um allen ein Mithalten zu ermöglichen. Letztlich würde das auch die begabten Kinder aus bildungsfernen Schichten treffen, denn es gibt keine Methode zu entscheiden, welcher Teil des Leistungsvorsprungs oder der Minderleistung eines Kindes durch Herkunft und welcher durch Begabung und Antrieb bestimmt ist. Es ist statistisch nachweisbar, dass sich die Berufswahl und damit indirekt die künftigen Karrierewege auch nach der sozialen und regionalen Herkunft richten. Neben der Begabung spielen also auch die Region, das Vorbild der Eltern und nicht zuletzt die geschlechtsabhängig unterschiedlichen Neigungen, Frauen Sprache und Kulturwissenschaften, Männer Mathematik und Naturwissenschaften, eine Rolle. Das ist nicht weiter schlimm, denn jeder ist dort am besten, wo seine Neigung liegt und wo er sich sicher fühlt. Es darf im Bildungssystem niemals darum gehen, die Spitzen zu beschneiden. Vielmehr muss es immer das Ziel der Bildungspolitik sein, zusätzlich die Breite zu befördern. Johann Wolfgang von Goethe und Alexander von Humboldt stammten aus hochgebildeten Elternhäusern und genossen eine ausgezeichnete Erziehung, die in dieser Qualität damals nur wenigen zuteil wurde. Hätten sie dieselben schöpferischen Leistungen erbracht, wenn sie auf einer integrierten Gesamtschule in Rüsselsheim oder Duisburg unterrichtet worden wären? Nichts führt an der Erkenntnis vorbei, dass bei ungleichen Begabungen und ungleichen Charakterprofilen auch das gerechteste System bezüglich der Chancen zu ungleichen Ergebnissen führt. Hinsichtlich der materiellen Auswirkungen können diese durch sozialstaatliche Umverteilung abgemildert werden. Und das werden sie ja auch. Solange aber jeder die Chance erhält, sich im Bildungssystem nach seinen Potenzialen und Neigungen zu entwickeln, ist die daraus resultierende Ungleichheit weder nachteilig noch verwerflich, sondern Ausdruck der Vielfalt des Lebens. Dies gefällt jenen nicht, die Gerechtigkeit an der Gleichheit der Ergebnisse messen. Das ist eine Diskussion, die wohl niemals enden wird. Wo von Gerechtigkeit die Rede ist, ist die Gleichheit niemals weit entfernt. Auf ewig ungelöst bleibt aber die Frage, wann die Menschen nach ihrem Bedarf und wann sie nach ihrer Leistung zu behandeln sind. PISA hat gezeigt, dass deutsche Schüler in der OECD nur durchschnittliche Leistungen erbringen und von den PISA-Spitzenländern Finnland, Korea und Kanada ein gutes Stück entfernt sind. Gleichzeitig ist der soziale Gradient in Deutschland steiler als bei vielen anderen Ländern. Das heißt, die Leistungen stehen im engen Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status des Elternhauses. Kritiker führen das darauf zurück, dass in Deutschland Kinder aus bildungsnäheren Schichten stärker als in anderen Ländern bevorzugt würden. Das muss aber nicht die zutreffende Erklärung sein. Die menschliche Intelligenz ist zu 50-80% erblich. Und je mehr Chancengleichheit ein System bietet, desto höher ist die Erbkomponente in den verbleibenden Intelligenzunterschieden. Geniale Höchstleistungen haben immer eine starke genetische Komponente. Durch Umwelteinflüsse lässt sich die Begabung eines Mozart nicht erklären. Die gemessene Intelligenz ist zudem ein stabiler Prädiktor für das schulische Leistungsniveau und den späteren beruflichen Erfolg. Daher wäre zu erwarten, dass die durchschnittliche Intelligenz mit dem sozioökonomischen Status steigt. Das ist auch tatsächlich der Fall. Darüber hinaus ist die Intelligenz ein weitaus stabilerer Prädiktor für den akademischen Erfolg als die sozioökonomische Herkunft. Es kommt hinzu, dass die Abhängigkeit der Intelligenz vom sozioökonomischen Status mit dem Intelligenzgrad zunimmt. Je ausgeprägter die Hochbegabung, desto höher also der Herkunftsanteil der Oberschicht und der oberen Mittelschicht. Logischerweise ist dann auch der Anteil von Kindern aus Elternhäusern mit hohem sozioökonomischen Status umso höher, je mehr ein Schulsystem nach Leistung selektiert. In einer traditionalen Gesellschaft, in der die Schichtung sich nicht oder kaum nach Leistung bestimmt, ist die Verteilung der Intelligenz auf die gesellschaftlichen Schichten gleichmäßiger als in einer Gesellschaft mit einer Tradition von Durchlässigkeit. In einer durchlässigen Gesellschaft wandern die Tüchtigeren leichter nach oben, so dass sich über Generationen hinweg der Talentpool der unteren und mittleren Schichten tendenziell entleert. Dies wird noch verstärkt durch eine Tendenz der bildungsnäheren Schichten zur Homogamie. Man heiratet in der gleichen Bildungsklasse. Kaum ein junger Arzt heiratet heute noch die Krankenschwester, geschweige denn das schöne Bäckermädchen.